You are the target of those who would trample the liberties of free men. Da ist er wieder. Der Grumpy. Der Tyler Durden, frisch genesen. Ja, doch, hoffentlich aus. Genau. So, unserem Nummer 13. 13. Die Unglückszahl. Nichts passiert. Na ja, gut, wir müssen noch 6 Stunden oder so. Ja, doch, stimmt. Aber es ist ja. Kann mal alles passieren, ne? Genau. Komm, du fängst am besten an, weil. Ich fang an. Doch. Auf jeden Fall. Ja, also ich war krank. Das war's. Nein, immer diese Geräuschkulisse bei unseren Aufnahmen. Grandios. Ja, die Woche fing an. Ich glaube, am Wochenende habe ich nichts gehabt, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe, du hast dann noch nichts gehabt. Nee, stimmt. Da war ich noch in der Rekonvaleszenzphase. Montag hatten wir eine grandiose Haushaltsklausur. Sitzung mit der Fraktion. Ja. Die wurde natürlich gestreamt, deswegen Klausur. Wir haben uns auf Schwerpunkte jetzt unserer Haushaltsdebatte festgelegt. Genau. Natürlich Bildung. Ja, natürlich Open Government, Open Data oder was. Bestimmte Kernthemen, das läuft unter dem großen Themenbereich Transparenz. Transparenz. Nein, also ja. Wirklich dieses totgesagte Schlagwort. Ja, da kommen wir ja gleich nochmal was zu sagen. Was hat man? ÖPNV. Entschuldigung, natürlich. Genau. Eigentlich war das der Top. Bildung oder ÖPNV? Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ja, und Kommunen. Genau, und dazu gibt es nämlich noch 4 Highlights. Genau, und dann gibt es nämlich noch mehrere andere kleinere Punkte. Und weil ich habe nämlich schon nochmal angefangen gehabt, da eine separate Sammlung zu machen. Und die wollte ich für zwischen den Tagen, weil bis zum 8. Januar können wir da noch drin rumeiern sozusagen, wollte ich nämlich noch eine Liquid Feedback Initiative auf der NRW-Ebene einstellen, dass wir dann nämlich gucken, weil vielleicht sagt der Rest der Basis, die Liquid Feedback benutzt in NRW. Nö, wir möchten eigentlich viel lieber, dass ihr den Schwerpunkt auf einen der anderen Bereiche legt. Ich nenne jetzt extra keinen, damit keiner bevorzugt wird. Fragen kostet ja nichts in dem Fall. Ja, doch. Ja, immer diese Basisbefragung. Ja, wollt schlimm, ihr das ne? eigentlich? Genau, das ja. Ja, deswegen. Ja. Dann hatten wir noch einen anderen wichtigen Punkt am Montag. Ganz wichtig. Abendsveranstaltung. ja, intransparente Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier, aber... Vielen Dank an das Orga-Team um... Ja, Weltklasse. Jens, auch. Dürfen wir keinen vergessen. Ist mein Name. Das sind Einnahmen, aber... Ich weiß es ehrlich gesagt gar Britta nicht. Bestimmt. Ja, Britta auch, ja. Ganz bestimmt. Weltklasse. Ernst, doch war, ich fand's toll. Ich fand's. Rebecca wahrscheinlich auch. Becky, wie gesagt. Also. Alle, die Finger mit drin gehabt haben, vielen, vielen lieben Dank. Mua. Super, hat Spaß gemacht. War auch wichtig und ja. Aber das war jetzt nicht so viel mit Politik, aber gehört ja halt auch mal ein bisschen mit dazu. Genau. Dienstags hatten wir dann die übliche Fraktionssitzung. Genau. Kaum Ausfälle. Ich hatte allerdings zwischendurch Petitionsausschuss natürlich, deswegen immer diese Lücken dazwischen. Ich bin ja da. Ich weiß aber gar nicht mehr, also gut, mit dem Haushalt, das hatten wir dann und dann ging es auch um die Nachbesprechung, glaube ich, ein bisschen. Genau. Was war so jetzt so ein bisschen Zwischenfazit von den letzten Plenaraktionen? Ich weiß nicht, was hatten wir? Hier, fällt dir noch was ein? Weil da war, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, denn wir hatten ja obendrein am Dienstag dann relativ früh, dann schon um 14 Uhr noch einen anderen Gemeinschaftstermin, wo so viele von den Abgeordneten da waren, wie halt ging. Und ich glaube, da haben sich auch einige separat schon mal mental darauf eingestellt gehabt, neben der eigentlichen Fraktionssitzung, der Anschlusstermin. Mhm. Das war das Treffen der Abgeordneten mit der AGÖA. AGÖA ist in NRW die AG für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes. Und da hat dann, auch das wurde, glaube ich, gestreamt und auch aufgezeichnet. Und ich sag mal so, man hat halt ganz einfach die wichtigsten Kritikpunkte von Seiten der AGÖA gegenüber den 20 Piraten im Bereich der Außenkommunikation halt vorgestellt, zusammengestellt. Und es gab da einzelne kleinere Bereiche, wo es dann halt ein bisschen hitziger mal hin und her ging. Ich weiß, es wurde auch anschließend in der Abendrunde der AGÖA lang und ausführlich noch weiter diskutiert. Mhm. Ist ja auch entsprechend protokolliert worden. Mhm. In der Mumble-Sitzung. Mhm. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, weil ich glaube, da begann dann auch der Weihnachtsurlaub schon von unserem zuständigen Pressesprecher. Der war doch eben noch da. Nee, der Hauptpressesprecher. Der war eben noch da. Nee, Ingo? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber wusste ich jetzt nicht, weil ich habe ihn seitdem auch gar nicht mehr gesehen, weil ich dachte, so Hintergrundinformationen, was da aus den, also weil das ist ja, wie soll ich sagen, der Überschneidungspunkt. Mhm. Ja. Dazu ist leider bei dem Referat von Achim wenig gesagt worden und bei der Präsentation. Ich fand es recht allgemein und die Sachen, die da, ja, also der überwiegende Teil war jetzt für mich nicht neu. Neu ist für mich hier als Abgeordneter, dass ich mich regelmäßig hier von irgendwelchen Angestellten oder Dritten, die uns besuchen, da so anpumpen lassen darf. Das finde ich schon eine geile Erfahrung und ja, aber ich glaube, ich würde es auch irgendwo vermissen mittlerweile. Also doch, ja. Also das kriegen wir toll hin. Bei einem Termin, der sich um die Außendarstellung dreht, also so desaströs da aufeinander einzuhauen. Doch, ich glaube, das lässt viel versprechen, was wir hinsichtlich Professionalisierung noch alles zu erwarten haben. Doch, ja, doch, gebe ich dir auch recht, weil ich habe ja auch nur knapp 20 Jahre werbliche Berufserfahrung und das ist auch einfach offensichtlich alles komplett. Ja. Aber egal. Nee, also wie gesagt, das ist großartig. Ich würde auch sagen, wir sagen als Abgeordnete äußern wir uns auch nicht mehr zu irgendwelchen Vorgängen oder zur Politik. Wir lassen jetzt einfach nur noch Angestellte oder Mitarbeiter zu Wort kommen oder Dritte, wie gesagt. Ich glaube, dann ist top. Ja. Wir können die Sache eigentlich nur verschlimmern. Also. Ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, ich sage auch. Ne, einfach gar nicht sitzen. Mehr. Einfach so. Naja. Komm. 2013 ist nah, dann wird alles besser. Genau. Was ich im Übrigen dann von auf Bundesebene organisiert von einigen Leuten von der AGÖA, was ich sehr schön fand, du warst ja auch mit dabei, das ist kurzfristig, ich hatte das gar nicht gesehen gehabt, ich war gefragt worden von Leuten von der AGÖA auf Bundesebene. Wir haben Mumble, das ist unsere Sprachkonferenzsoftware, haben wir einen europaweiten Abend gemacht am Mittwochabend für den großen Bereich Netzpolitik, europäische Netzpolitik. Dadurch, dass wir, ich sag mal, mehr oder weniger alle Laien sind, aber niemand weiß, was passiert in Brüssel überhaupt. Und da war es halt sehr schön, dass auch wirklich Tirdes, beziehungsweise Amelia Anderstotter, die schwedische Abgeordnete für den Bereich, sich die Zeit genommen hat und ich glaube, es waren mehr als 2 Stunden in der direkten Themenrunde, zusammen mit den anderen MDL, mit Dirk Hillebrecht, mit Alexander Morlang war da. Alex, genau, Morlang, Daniel Schwert war natürlich Patrick da. Patrick Breyer war da, mit leider sehr, sehr schlechter Klangqualität. Und du warst mit dabei. Und was ich sehr toll fand, das war, dass Katar, Kandidatin Niedersachsen, mit dabei war, die ebenfalls sehr engagiert in diesem Bereich ist, gerade mit auch so Punkten wie Datenschutz. Und es war doch ein sehr informativer, fand ich, Abend. Also ich war beruhigt, dass die Themen, die vorbereitet worden waren, auch von Tirdes sozusagen, was sie halt alles so reingeworfen hat. Es war ja wirklich Kernthemenabend eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Wir hätten noch eine Menge mehr rausholen können, muss ich sagen. Aber es war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Wir sind ja jetzt auch nicht die Vollprofis. Ja, ich wurde für meine Moderation gelobt. Das Lustige war, ich habe das gesehen, ich wurde übers Netz auch gelobt. Und genau in dem Moment habe ich selber gesagt, so boah, ich will sowas nie wieder machen. denn ich selber mir fiel zwischendurch die, als Moderator möchte ich ja trotzdem eine Neutralität wahren, die ist mir, wäre mir fast zwischendurch, wo ich sagte, ey, ich bin jetzt zwar Moderator, aber ich muss jetzt auch mal kurz was sagen. Was? Ja, gut. Nimmt ja keiner übel. Nee. Ist auch im Netz auf der Bundesseite, glaube ich, noch verlinkt. Vom piratenpartei.de die Veranstaltung. Es gibt die Tonaufzeichnung. Ist auf jeden Fall auch im Krähennest auch noch mit der anschließenden. Stimmt, im Krähennest auch. Mit der anschließenden Diskussionsrunde. Stimmt, da gab es auch noch die offene. Das war einfach so eine freie Runde. Ja. Also anhören lohnt sich. Ja. Genau. Und ansonsten gestern die Sache mit Altmaier. Auf Bundesebene, sie sind ja trotzdem, man hört dann halt rein. Ich fand es zu sanft, zu seicht, zu kuschelig. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war hier mit dem AK Wirtschaft und Finanzen. Ah, war mit in Bielefeld, oder? Weil ich weiß nur, Wintermute, gestern ist im Augenblick wir so vom Landtag aus viele Leute. Gestern, glaube ich, war nämlich Kommunalfinanzvortrag auch in Bielefeld, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Das war was anderes. Achso. Also wir haben hierzu wieder ein Vernetzungstreffen gehabt. Arbeitskreis der Partei, okay. Mit den zuständigen MDLs und Fachreferenten hier im Landtag, wo wir nochmal über so Sachen, aktuelle Sachen wie Ladenöffnungszeitengesetz gesprochen haben, über Energiewirtschaft und auch über die Sachen Haushalt und Kommunalfinanzen, also die ja heute dann nochmal richtig brisant oder beziehungsweise an die Öffentlichkeit gegeben wurden, mit den Daten von allen kommunalen Haushalten, was heute als schöner Transparenzerfolg. Was bisher überhaupt vorliegt, weil es gibt ja immer noch Lücken. Okay, es gibt Lücken, aber das, was wir gekriegt haben von der Landesregierung, hat man schon mal was, wo man reingucken kann. Genau. Auf der 20 Piratenseite, also piratenfraktion-nrw.de, abrufbar und wir freuen uns drauf, wenn mit diesen Daten dann, es sind glaube ich, was hat er gesagt, 11.000. Also ich habe gesehen, ich habe das Dokument, also mit der Landtagshardware gar nicht aufgekriegt, mit der Software von dieser komischen Microsoft-Kram. Es sind reine Textdateien, es sind, ich glaube, 8 MB Daten insgesamt und in Zeilen sind es, ich glaube, zweimal knapp 80.000 einzelne Datensätze. Ja, also ganzer Klumpen Daten und ist auch schon gut aufgenommen worden jetzt die Veröffentlichung von den entsprechenden NGOs, die wir da haben und jetzt warten wir mal ab, vielleicht kriegen wir jetzt zeitnah auch Visualisierungen aus diesem Datenmaterial, mit deren Hilfe wir dann auch besser eine Haushaltsdiskussion führen können. Also das ist nämlich eine Klamotte, das ist eine von den Geschichten, wo wir schon dran waren, lange bevor wir überhaupt hier in den Landtag gekommen sind, schon vor der, weil ich glaube, es gab auch offizielle Anträge, ich glaube, über ein Jahr. Ja, Matthias sagt Matthias Bock, der hier mitarbeitet, ist da schon so lange dran und jetzt hat es geklappt. Super Aktion. Super. Danke auch dafür. Auf jeden Fall. Jo. Ja. Von der Woche jetzt mehr oder weniger sind, also hier ist schon gähnende Leere zum größten Teil, Weihnachtsstimmung oder Endzeitstimmung, die einen sehen es so, die anderen so. Genau, wir überlegen noch, ob wir Jahresrückblick-Special nächste Woche hinkriegen. Kann sein, dass wir da nochmal auch so ein bisschen Crowdsourcing über Twitter versuchen, ein bisschen Input von euch mal brauchen und anfordern, so ein bisschen Brölio-mäßig. Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch. Ja, gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen nett Material sammeln können gemeinsam und dann da nochmal so ein Jahresrückblick-Special raushauen. Genau. Wenn wir viel Lust und Zeit haben. Ich habe noch ganz kurz eine Korrektur von letzter Woche. Ich hatte gesagt, einen falschen Termin genannt. 50 Jahre Élysée-Vertrag, deutsch-französische Freundschaft, DFF sozusagen. Gibt es als Band noch nicht, ist am 17. Januar hier im Landtag. Da will ich hin. Ja, ich habe halt explizit, ich bin ja Mitglied der französischen Gruppe. Auch eine dieser Geschichten, die ich jetzt im Übrigen auf meiner Transparenzseite angeben werde. Diese innerparteilichen Innerlandtagsgruppen, die möchte ich auch, weil Journalisten haben sogar nachgefragt. Ja. Und die Zeitaufwände. Ich finde das gut, dass Journalisten ausgerechnet uns jetzt fragen. Ja, wir machen das überhaupt mal. Ja? 44 von 45 machen das. So, und dann kommen direkt die Fragen, so, ja, hier, wie viel, was sind denn da die Zeitaufwände? Ja, genau. Wir sind die, die am meisten offenlegen, ja, und da finden sie dann noch den Krümel. Direkt, ja, sofort. Den Zahn in der Suppe. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen, ja. Die sollen sich mal hier bei der Landesfraktion mal umhören, wie es da so aussieht. Wäre vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Ja, und der eine, der da natürlich noch fehlt. So, Skandal. Ja, okay, einer. Ja, der wird irgendwann auch noch nachziehen. Also, völlig klar. Toll, toll, toll. Was soll es? So ist es halt. Egal, was wie du es machst, ne? Ja. Du machst es falsch. Gut. Nee, aber das ist natürlich gut. Ich hatte überlegt, ob ich das mit den Parlamentariergruppen mache, weil, ja, was ich auf jeden Fall noch machen werde und habe die Daten auch schon rübergegeben, die mandatsbezogenen Nebentätigkeiten, also ja, diese Gremiengeschichten, genau. Aufsichtsrätsdingchen, genau. Also ich bin im KMU-Aufsicht, das nennt sich Vertreterversammlung, hier zum Beispiel vom Versorgungswerk des Landtages. Das werde ich auch noch angeben, ja. Und eigentlich, also ich gehöre ja auch mit zu denen halt so. Jede kleine Position, was es da so gibt. Also ich bin jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, stellvertretend für Bauen und Verkehr eingesetzt worden als Fahrradbeauftragter. Aber, ja. Schön. Ja, aber so ist das halt. Glückwunsch. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, passiert. Ja, ich bin jetzt in der Kurator im Gerhard-Hauptmann-Haus. Ich weiß nicht, was ich da soll. Okay, das geht ja manchmal auch mehr so, wer nicht bei 3 auf den Bäumen nicht schnell genug weg ist, der ist es dann. Ja, so. Stimmt. Aber ich finde es eine tolle Einrichtung und ich werde mich da sehr engagieren, auf jeden Fall. So, haben wir noch irgendeine Bombe, die wir platzen lassen können? Haben wir irgendwas vergessen? Ich hatte noch eine Schulklasse from hell im Übrigen, weil Thema Schulklassen sind auch immer wieder schön, auf die Schnelle, fällt mir gerade noch ein, am Dienstag kurz übernommen habe und die direkt eine Wirtschaftsfrage nach der nächsten rausgegeißelt. Und ich weiß auch nicht, ich hatte es irgendwie wieder einmal, es juckte mein linkes Ohr und mir begegnete Wintermute Andreas Graf und ich sagte, hast du Zeit? Willst du mal einfach mal gucken, wie das so ist mit so einer Schulklasse? Er so, ach ja, warum denn mal nicht? Ja. Also, wie gesagt, genau den richtigen Menschen an meiner Seite gehabt, weil da waren echt Fragen dabei, wo ich mir dachte, so Leute, ihr wisst, was unsere Kernthemen sind, also wofür wir halt auch so prinzipiell und wo wir noch in der Diskussionsphase und Findungsphase. Ja, war schon sehr spannend. Aber war auch gut. Die waren nicht cool. Immer, Schulklassen immer. Ja, die stellen wenigstens böse Fragen. Okay. Gut, jetzt aber zweites Mal verabschieden. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Frohe Festtage. Faule Festtage. Und wenn wir nicht faul sind, dann sehen wir uns nochmal vor dem Jahreswechsel. Genau. Nochmal dicke Eier. Noch obendrein. Ja, geht ja direkt wieder los. Okay. Ich sag mal besser tschüss, bevor hier noch was passiert. Nein, nein. Okay. Dicke Eier. Okay, er muss dann.